MDR Kultur. Hörspiel. Heute wäre das Drei-Buchstaben-Land, wie der Dresdner Dichter Thomas Rosenlöcher die DDR genannt hat, 70 Jahre geworden. Für viele sind die DDR-Zeiten ewig her. Vielen sind sie bis heute nah. Der Autor Dirk Brauns, 1968 in Ost-Berlin geboren, hatte mit seinem Debütroman »Im Inneren des Landes« eine Geschichte von zwei Männern geschrieben, die sich aus den Fesseln der Vergangenheit befreien, dabei die Geschichte aber nicht hinter sich lassen können. Sie fliegen beide aufeinander zu wie zwei Geschosse. Lange Zeit versuchen sie, sich aus dem Weg zu gehen. Jetzt führt das Schicksal sie erneut zusammen. Der eine war zu DDR-Zeiten Offizier im Militärstandort Eggesin am Oderhaff. Und der andere einst einer von seinen Rekruten. Hören Sie nun die Hörspieladaption dieses Romans von Dirk Brauns und im Anschluss einen Auszug der Jurydiskussion von den ARD-Hörspieltagen 2014. 1. Märkische Eröffnung. Ich wollte ein letztes Mal vom Schlafzimmer aus in den Wald schießen. Ich habe von dort oben immer die Ratten erledigt. Im Herbst stürmen sie von den Feldern in den Garten. Deshalb bin ich nochmal an den Tresor. Ich hatte den Schalldämpfer vergessen. Du hast einen Fehler gemacht. Werner hat mir die Beretta zum 50. geschenkt. Vernickelt. Eine bildhübsche Waffe. Ich habe Ingo alles Gute gewünscht und ihn gewarnt. Das Modell klemmt mitunter. Komm, lass es spielen. Die Stunde der Bewährung für den Richtschützen. In kürzester Zeit muss er das Ziel erfassen, es anvisieren und dann schießen. Dort, wo der Morgenwind Träume verweht, hört man von Ferne her unsere Im Inneren des Landes von Dirk Brauns. Und da kann man nicht warten, bis der Letzte begriffen hat, warum er das machen muss. Mein Name ist Stefan Brenner. Ich bin verheiratet und habe einen Sohn. Er heißt Manuel. Er ist 6. Ich selbst werde 45. Ich arbeite für einen großen Automobilkonzern als Auditor. Das muss ich vielleicht erklären. Filmverleiher überwachen die Kinos, die ihre Filme spielen, und Autohersteller, die Händler, die ihre Autos verkaufen. Es geht in beiden Fällen vor allem um Geld. Wir wohnen in der Nähe von Berlin, im Speckgürtel. Ich bin ein ruhiger Typ. Meine Frau sagt, mir sei immer nach flauschigen Socken zumute. 2. Randgebiete. Brenners Firmenzentrale in Köln. Eine Qualle aus Stahl und Glas. Begrünte Dächer. Blick über die Rheinwiesen. Stefan Brenner und sein Chef. Sie können mich überall hinschicken. Nur nicht nach Eggesin. Der Chef sagt, Herr Brenner, Sie sind Profi. Wo ist das Problem? Geht es ums Honorar? Wohl kaum. Eggesin ist das nordöstlichste Fähnlein unserer Marke. Da kann ich keinen Praktikanten aus Wanne-Eickel hinschicken. Wer Mumm hat, müsste kündigen, sagt Brenner. Habe ich den? Ein Montag, ein paar Tage später. Frühsommer. Stefan Brenner fährt nach Eggesin. Die Autobahn führt nach Norden. In einer Stunde werde ich eintreffen. Ich habe schlecht geträumt. Auf dem Beifahrersitz liegt das Kuvert mit den alten Briefen. Unterwegs sein beschert Verwirrungen. Aussetzer der Orientierung beim Aufwachen im Hotel. Gedankensprünge zurück zu Menschen, an die man lange nicht gedacht hat. Zum Frühstück kam Manuel die Treppe herunter. Wenn die Espressomaschine das Gebräu in die Tasse spuckt, möchte er seinem Vater Gesellschaft leisten. Ich muss oft daran denken, dass ich Manuel als Erster gesehen habe. Mein Blick. Und nicht der Blick der Hebamme auf dem Körperchen zwischen Gudruns Beinen. Ecke sehen. Neben der Fahrbahn rotieren Windräder. Sie zerhäckseln das Licht und sprenkeln Schatten auf den Asphalt. Ecke sehen. Manche Dinge lassen sich nicht aufarbeiten. Sie liegen in der Biografie wie Findlinge. Und es ist klüger, einen Bogen um sie zu schlagen. Guter Bruder, ich melde. Kleiner Bruder Stefan ist bereit, alle Fragen zu stellen, die der große Bruder beantworten soll. Danke, Rühren. Man geht durch die Jahre wie auf Eis. Die angreifenden Nördlichen, mit weißen Markierungen versehen, werden auf dem Truppenübungsplatz durch die Südlichen zum Stehen gebracht. Singen schon die Vögel in dem grünen, grünen Wald. 3. Ein Kadergespräch. Ich bin auch nicht als Personalmanager geboren worden. Sie wissen ja vielleicht, dass ich bis zur Wende bei der Armee war. Also NVA. Vom Hauptmann mit Perspektive Militärakademie zum Maschinenschlosser bei der Bahn. Jetzt hieß es Drehscheiben schmieren, Aufzüge reparieren. Und dann ging's noch weiter runter zu den Besandungsanlagen. Ich war verantwortlich für Sand. Keine Rückstände von Ton oder Lehm durfte der aufweisen. Scharfkantig und trocken musste der sein. Es gab 3 Besandungsanlagen. Pro Anlage ein Mann. Ich hatte also 2 Kollegen. Beide hielten nicht gerade viel von ehemaligen Militärkadern. Ich habe ein Jahr gewartet, um von diesen Idioten und ihren Sticheleien wegzukommen. Und dann hatte ich eine simple Idee. Wir 3 machten alle dasselbe. Also schlug ich vor, 2 Arbeitsplätze einzusparen. Ingo Kern führt an diesem Montag ein Personalgespräch im ICE-Werk Neubrandenburg. Eine Autostunde entfernt von Eggesin. Vor ihm sitzt ein Dreher, den er für einen Abteilungsleiterposten im Auge hat. Ich sehe lang und kalkulierend auf die Uhr. Seine Geschichte soll bei dem Mitarbeiter Denkanstöße auslösen. Er soll seine Situation mit der Kerns vergleichen. Potenzial analysieren, Chancen erkennen, verknüpft handeln. Es gab damals 4 wichtige Faktoren. Erstens. Der damalige Meister mochte keine Leute, die sich die Eier schaukeln. Zweitens, die beiden faulen Säcke waren die beiden, die mir dauernd politisch kamen. Drittens, dieser Vorschlag brachte mich in die Personalschiene. Und viertens, wir arbeiten in einem Riesenunternehmen, Müller. Leute, die irgendwo rausfliegen, werden anderswo geschluckt. Das ist wie bei einem Schuss. Die Spatzen fliegen auf und setzen sich ein Stück weiter wieder hin. Sagt Kern noch und reicht dem zukünftigen Abteilungsleiter die Hand. Vier. Straßenlage vor Eggesin. Gudrun? Fährst du? Schön, dich zu hören. Sag mal, hast du das Kinderkonto eröffnet? Wie bitte? Ob du dieses Konto für Manuel eröffnet hast? Hast du sie noch alle? Ich arbeite. Ja, was machst du gerade? Ich bin auf dem Weg zu diesem Autosalon in der Kaserne. Beruhige dich bitte. Das Konto geht mir gerade derartig am Arsch vorbei. Das braucht nun mal deine Unterschrift. Deine nicht? Vielleicht erinnerst du dich, Manuel trägt deinen Namen, Brenner. Du wolltest das doch so. Warum hast du eigentlich diese alten Briefe mitgenommen? Weiß nicht. Nur vielleicht werde ich sie feierlich verbrennen auf dem Appellplatz. Oh, du spinnst. Brenner weiß, was seine Frau ihm sagen möchte. Es ist doch nun alles ein Vierteljahrhundert her. Noch 8 Kilometer bis Eggesin. Der Gasthof um die Ecke gleich hinterm Haus der Armee. Eine Absteige. Dünne Türen, dünne Wände. Wer das Laken lüftet, sah mehrere getrockneten Spermas. Aber wir rafften uns auf. Das war der Anfang. Das war der Anfang. Ihr habt ihn vergessen. Ich will im Heimatloch sitzen. Ich will abends auf der Liege im Garten dösen und Wein aus der Flasche trinken. Trägersack. Deine Frau geht dreimal die Woche zum Gerätetraining. Ich wünsche mir ihre weichen Oberarme zurück. Sie lässt sich von Gegenständen erobern. Leistung des Laptops, Lautstärke des Rasenmähers, Farbe des Autos. Gudrun will alles in Vollendung. Du bist eine Schnecke, die ihr Vorleben hinter sich herzieht wie eine Schleimspur. Lebte Viktor noch, wärst du mit ihm zusammen. Jede Beziehung muss irgendwann ihren Alltag schultern. Fünf. Bodensatz. Als Gudrun 17 ist, hat sie einen Freund, der Viktor heißt. Einmal kommt er im Sportunterricht zu ihr und flüstert ihr ins Ohr. Gratuliere. Du hast wundervolle Brüste. Er führt Tricks für die Mädchen vor auf einem selbstgebauten Rad. Er badet gern bis in den Spätherbst nackt. Sie sagt zu ihm, kann dein Penis Funken sprühen? Kann er singen, Musik machen oder vielleicht Ölquellen finden? Viktor kommt zur NVA, nach Eggesin. Nach 14 Wochen darf sie ihn besuchen. Viktor stellt ihr seinen einzigen Kameraden vor. Stefan. Die beiden Jungs waren seit der Einberufung keine Stunde ohne einander. Das kann von außen niemand begreifen. Gudrun sieht ihren Verlobten während der Armeezeit zweimal. Sie ist hochschwanger. Viktor kündigt Kurzurlaube an, die plötzlich gestrichen oder verschoben werden. Dann hört sie zwei Monate gar nichts. Sie hat irrsinnige Angst. Will er sich trennen? Ist es wegen des Babys? Dann erhält Gudrun eine Nachricht vom Bataillonskommandeur. Ihr Verlobter ist tot. Er hat sich das Leben genommen. Zwei Tage nach Viktors Tod sitzt Gudrun hinterm Steuer ihres Trabants auf dem Besucherparkplatz der Kaserne. Sie steigt nicht aus. Also steigt Stefan ein. Sie stolpert in seine Arme. Sie weinen. Wischen sich die Tränen ab. Sie taucht unter. Sie sagt später, Stefans Zartheit und Langsamkeit waren am Anfang sehr wichtig für mich. Wenn aus den Wäldern schwebt, aus den Wiesen sich hebt und dich in Schweigen einsperrt, hast du sie. Sechs. Spaziergang unter Freunden. Ich parke den Wagen vom Eggesiner Hof und gehe zu Fuß zum Autohaus. Ich erreiche einen zugigen Kreisverkehr mit stählernen Rosenstöcken, Plattenbauten, Supermärkte. Das Gelände wirkt plattgehobelt. Eine freie Fläche halte ich für den Platz, an dem früher die Absteige gestanden hat, in der Gudrun und ich unsere erste Nacht verbrachten. Der Bahnhof kommt in Sicht. Das Stationsgebäude aus glasiertem Backstein ist verrammelt. Das Dach senkt sich. Aus dem Bahnsteig fallen die Bordsteine ins Gleisbett. Quer über dem abgeweichten Fahrplan prangt der Spruch: Eggesin hat Idiotie satt. Ich freue mich über das Elend. Das Haupteinfallstor ist verfallen. Ich gönne es den ganzen zurückgebliebenen Knüpplern, den Ehefrauen, der ganzen stummen Stadt. Das Gefühl von damals ist wieder da. Aus einem der seltenen Urlaube zurückkommen, übernächtigt aus dem Zug stolpern. Wie ein Tier trottest du durch die abweisenden Gassen. Ich erkenne die Bushaltestelle, an der ich auf dem Weg zum Bahnhof einen Offizier nicht vorschriftsmäßig grüßte. Er wollte mir den Urlaubsschein wegnehmen. Das stand in seiner Macht. Das Wartehäuschen, die Stahlsitzbank, der Papierkorb sind neu. Aber die Katzenkopfsteine, auf die ich vor dem Oberleutnant auf die Knie fiel, um ihn umzustimmen, sind noch dieselben. Ich stehe vor der Bushaltestelle und meine Finger zittern. Ich will nicht wissen, welches Team mich in der Autohauskaserne erwartet, mit wem der Geschäftsführer abends jagen oder reiten geht. Das Briefing spricht von einem Einheimischen. Kern lebt auf. Mir ist klar, dass ich keiner bin, dem die Frauen zufliegen. Ich sehe aus wie ein hagerer Streuselkuchen. Wenn ich Anzüge trage und mich darin zu lange im Spiegel betrachte, muss ich lachen. Erinnerungen an Abschlussbälle und Jugendfeier. Scheuernde Kragen, enger genähte Hosen, von zu viel Wein ausgelöste Übelkeit in Tourdurchfahrten. Mein Körper hat sich kaum verändert. Dazu gelte ich als kühl. Am Tag unserer Trauung hat Solveig in einem Anfall von Panik behauptet, mit mir im Raum wäre es wie mit einem Hund. Die Erotik stirbt. Caroline sieht das anders. Kern ist überrascht. Eine Hotelbar am Ende eines Seminartages in Mainz. Die Männer sprechen über die Jagd. Bis zu diesem Abend hatte ich Caroline in der Firma kaum bemerkt. Dabei ist sie bildhübsch. Mir fiel einer von Carolines großen Zehen auf. Der Nagel war schief. Sie bemerkt seinen Blick und zieht ihren Fuß zurück. Kern ist überrascht, wie taktvoll ihr das gelingt. Ich will nicht behaupten, dass die Spannung zwischen uns bereits Liebe war. Hochgesteckte Haare. Weiße Zähne. Durchscheinend dünne, lange Finger. So einer sind sie doch gar nicht. Wieso? Wie sind denn die Jäger? Naja. Unsensibel. Sie sind erschrocken darüber, dass Tiere getötet werden? Wir hatten kaum ein paar Worte gewechselt. Ich habe seine Augen angeschaut. Graue Nadelspitzen. Dafür schwärmt keine 30-Jährige. Er erklärt der Frau die Jagd. Hochstand. Hochstand. Senke. Senke. Dämmerung. Waffe und Glas. Waffe und Glas. Mücken. Alleinsein. Zeit. Hundegebell. Luzernenfeld. Sechsender. Kundschafter. Sechsender. Profil. Abspringen. Abdrücken. Das könnte ich nicht. Was meinen Sie? Na, abdrücken. Willst du nicht aufhören? Nein, nein, nein. Sie erzählen gut. Der Bock stellt sich auf die Hinterläufe, will fliegen, rudert mit den Vorderläufen, bevor er abknickt und fällt. Kern erzählt von frischem, sauberem Fleisch und dem Schauder des Todes. Wie Sie das betonen. Sauberes Fleisch. Wie denn? Als würden Sie es schön finden. Es ist eine Art Kunstwerk. Sie finden das absurd? Eigentlich schon. Manchmal, unmittelbar nach der Jagd, quält mich Unruhe. Ich sitze auf einem Parkplatz im Auto. Eine Frau geht vorbei. Sie kann mich nicht sehen, weil die Scheiben getönt sind. Aber sie würde mich auch sonst nicht bemerken, so sehr ist sie auf sich konzentriert. Ihr Stöckeln über steinigen Grund. Ihr Profil wippt und bringt mich in Stimmung. Es ist Montag und sein Handy vibriert. Solveig. Die Ehefrau. Hallo, Ingo. Ich wollte dich nur daran erinnern, dass wir heute Abend verabredet sind. Verabredet? Ja. Solveig, ich werde meine Sachen holen und den Schlüssel auf dem Küchentisch lassen. Entschuldige, dass ich mich wiederhole, aber es wäre besser, wenn du nicht da wärst. Das sagst du, dass das besser wäre. So haben wir es doch verabredet. Kern findet, seine Frau hört ihm nicht zu. Sie beginnt von den Kindern zu erzählen. Sie weinen oft, sagt sie. Die Kinder sind 14 und 16 Jahre alt. Sarah weint höchstens, wenn ihre Frisur nicht sitzt. Und Gunnar, der kann seiner Mutter nichts vorweinen, weil er im Internat ist. Dann weint eben nur Sarah. Unsere Tochter schließt sich in ihrem Zimmer ein, dreht die Musik laut und heult. Wie kannst du sie heulen hören, wenn die Anlage dröhnt? Ich kann Sarah auch durch die geschlossene Tür hören. Ja. Kern findet das Telefonat hoffnungslos. Der Gedanke, dass das bald aufhört, gibt ihm Kraft. Ich kann ihr nicht sagen, wie sehr ich mich zu Hause langweile. 8. Ohne einen spielen 2. Eggesin am Oderhaff. 1000 Jahre lang Wald. Dann die Kasernen. Sandmeer, Waldmeer, gar nichts mehr. Seit ein paar Jahren sind die Kasernen wieder weg, nur die Steine stehen noch. Kern und Brenner sind gehobene Mittelklasse, wie ihre Automobile. Die Geschichte geht um einen Dritten, der fehlt. Viktor Melander. Von heute aus betrachtet war er zwar eine Nervensäge, aber kein schlechter Kerl. Blamiert den Politoffizier und versucht mich zu erpressen. Und dann erträgt er es nicht, wenn man die Daumenschrauben anzieht. Viktor. Wir waren auf einer Stube. Er hat mir 2 Porträts seiner Freundin gezeigt. Im Volkstanzkostüm. Einmal mit Rüschenbluse und einmal ohne. Wir waren Freunde. Es ist viel Zeit vergangen. Oder so gut wie keine. Manche Uniform hängt noch gebügelt im Schrank. Mancher könnte drauf kotzen. Die Menschen wollen leben. 9. Betriebsbesichtigung. Der Kies unter den Schritten knirscht und ich sehe mich im Spiegelbild auf das Autohaus zugehen wie einen Lackaffen. Brenner fehlt die schmutzige, ehrliche Arbeit. Dreck unter den Fingernägeln, Ölflecke bis auf die Unterwäsche. Ich bin aufgestiegen wie Faulgas. Mechaniker, Verkäufer, Auditor, Koordinator für die neuen Bundesländer. In dieser Position erlaubt er sich, den Deutschlandchef beim Cocktailhäppchen darauf hinzuweisen, dass ehemalige Stasi-Leute in Führungspositionen nicht geeignet sind, den Osten mobil zu machen. Zunächst schweigen. Dann sagte der berufene Mund durch die Cocktailkirsche, in diesem Unternehmen sind alle Brüder. Solange die Presse nichts davon erfährt. Herr Brenner, willkommen im schönsten Autohaus Mecklenburg-Vorpommerns. Klarmann, mein Name. Wir haben telefoniert. Der Pächter erwartet Brenner tatsächlich an der Tür. So viel Unterwürfigkeit gibt es selten. Ist das nicht futuristisch? Was meinen Sie, wie die erst in der Nachmittagssonne aussieht? Er zeigt zur Glaskuppel über dem Showroom. Licht ist nicht alles, Kollege. Wo ist mein Arbeitsplatz? Der Pächter hat Brenner ein Büro mit Kasernenblick freigeräumt. Kaffee kommt und ein Tablettwagen mit Unterlagen. Brenner hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Worte wie Normenkonformität und Kunden-Lieferanten-Verhältnis zerfließen. Geister sabotieren das Audit. Im Profil sieht Klarmann aus wie Hauptmann Kern. Vor dem Fenster erstrecken sich Baracken, Straßen, Freiflächen. Die Sicht auf seine Baracke ist Brenner versperrt. Klarmann möchte noch etwas loswerden. Wir sollten erweitern, Herr Brenner. Wir brauchen mehr Hebebühnen und mindestens einen weiteren Bremsenprüfstand. Auch ein Landmaschinenservice wäre von Vorteil. Langfristig 10 bis 15 Fachkräfte. Sie haben etwas vorbereitet? Ja. Ein Umnutzungskonzept für den ehemaligen Gefechtspark. Ich denke, es wäre von Vorteil, wenn Sie sich das Areal mal anschauen. Klarmann weiß nicht, wovon er spricht. Der Standortälteste weiß Bescheid. Wir müssten nur die Schlüssel holen und ich könnte Ihnen alles zeigen. Rufen Sie ihn an und bringen Sie das Konzept. Ich begutachte allein. Aber Sie kennen sich doch gar nicht aus. Ich komme schon zurecht. Brenner nimmt seine Tasche, legt den Umschlag mit den Briefen hinein und geht. 10. Ingo Kern schwimmt mit einem Tschechisten. Wo hast du den Seifensack her? Werner schrubbt sich die Achselhöhlen und lässt das Plastiknetz auf den Steg fallen. Gibt's bei Netto. Drin gefangen sind 4 Seifenfische. Die Fische sind mit dabei. Die kommen noch drauf, dass der Osten nicht schlecht war. Zeit wird's. Hätte Werner gesagt, lass das sein mit diesem Mädchen. Ich hätte sicher noch mal nachgedacht. Ruhestand ist scheiße. Das kann ich dir sagen. Wir schwimmen langsam über den See. Er riecht nach Schweiß und Nikotin. Wie die alten Männer meiner Kindheit. Sein Kopf teilt das Wasser stoisch, wie ein schwerer Hund. Alle nennen ihn nur Chruschtschow. Aber ohne Hut und Flinte sieht er seinem Namenspatron nicht besonders ähnlich. Aber der Geruch bleibt derselbe. Er wabert über dem Wasser. Er ist seit 40 Jahren verheiratet und kennt Solveig seit unserer Hochzeit. Ich werde ausziehen. Chruschtschow taucht den Kopf einen Schwimmzug lang unter Wasser. Du musst wissen, was du tust. Chruschtschow krault ein paar Meter. Achim hat angerufen. Der Militärstaatsanwalt von damals. Ich weiß. Die Akten sind vernichtet worden. Hochoffiziell. 25 Jahre sind rum. Da steckt ja sowieso nichts Besonderes drin. Weil Achim sie gründlich gesiebt hat. Ich kenne den Untersuchungsbericht noch in der Hofassung. Wir hatten noch von jedem Furz eine Kopie auf dem Schreibtisch. Du hast diesen Spinner zersetzt bis zum Schluss. Er wollte mir wegen der Schießergebnisse ans Bein pinkeln. Die Folge des sozialistischen Wettbewerbs. Chruschtschow grinst. Dann taucht er 2 Züge. Ohne Achims Radiergummi hätten sie dich abgeschossen. Ruf ihn doch mal an. Und sag danke. Hast du seine Nummer? Meinst du, er braucht das? Er ist am besten zum Geschäft. 2 Kanzleien in Berlin, 1 in Neubrandenburg. Du, darum geht's nicht. Du solltest einen alten Freund nicht so behandeln wie deine Frau. 11. Geisterstunde für Stefan Brenner. Klarmann hat mir für die paar Meter bis zu den Hallen seinen besten Vorführwagen aufgenötigt. Langsam rolle ich den Hügel hoch, sehe die Einfahrt des großen Tores. Ich bin unsicher, ob es zu schaffen ist. Du schaffst es. Rechts liegt das Knüpplerheim, der ehemalige Wohnblock der Berufssoldaten. Ich passiere Schwimmhalle, Heizwerk und den Waldweg dahinter. Gut so. Vor dem Kasernentor weise ich mich aus. Der Besuch vom Autohaus ist avisiert. Ein blau gewandeter Wachmann erklärt mir ausführlich den Weg. Die Bundeswehr hat nur noch einen einzigen Mann vor Ort. Der Wachmann schüttelt den Kopf. Nicht mal eine Sekretärin haben die ihm dagelassen. Er nimmt die Entwertung des Geländes persönlich. Ich nicke, schließe die Scheibe und fahre zur Baracke des Offiziers. Es ist nicht meine Baracke, aber derselbe Gebäudetyp. Der Standortälteste trägt Schnürstiefel, Tarnanzug und einen Ring im Ohr. Sich Kern damit vorzustellen, ist undenkbar. Wir haben nichts zu verbergen, sagt der Oberleutnant und druckt einen Lageplan aus. Waren Sie schon mal hier? Fragt er. Wie kommen Sie darauf, dass ich schon mal hier gewesen sein könnte? Hier tauchen oft ehemalige NVA-Soldaten auf. Sie stehen am Tor und wollen rein. Wollen rein? Sie warten dort draußen und rütteln am Zaun. Und? Ich kann nicht jeden hereinlassen. Aber man ist ja kein Unmensch. Manche heulen Rotz und Wasser, sagt er. Dann geben Sie mir doch die Schlüssel für die Hallen. Und die für die ehemalige Unteroffiziersschule. Dann werde ich mal, sagt Brenner. Bleibt aber sitzen. Ich sage nichts und bekomme Kaffee. Ich brauche Zeit, um anzukommen. Der Offizier versteht. Kein Wort fällt über das Autohaus. Er redet über seine Probleme als Zugezogener. Der Systemwechsel hat die Leute hier misstrauisch gemacht. Sie schauen rigoros auf ihre Vorteile, sagt er. Das Wort Systemwechsel hilft mir aus dem Stuhl. Auf dem Weg zum WC meine ich, das Geräusch laufender Panzermotoren in der Wand zu hören. Ich lande in der Damentoilette und betaste die grellweißen Wandfliesen mit Zierstreifen. Ich betrachte das Bidet von Villeroy und Boch. Ich trete aus. Brenner überquert den verwilderten Appellplatz. Steif ist er. Die Füße setzt er bedächtig. Schritt für Schritt. Der Objekteingang 2 kommt in Sicht. Brenner bleibt stehen, kniet sich auf den geborstenen Asphalt und lässt Sand aus den Fugen durch die Finger rinnen. Eine Krähe kreischt. Wie damals Kerns Fahrrad. Jeden Morgen nahm der Hauptmann den Weg von der Knüpplersiedlung durch den Wald zum Dienst. In den finstersten Tagen habe ich mir gewünscht, Kern vom Toilettenfenster im 2. Stock vom Rad zu pusten. Visier 400. Ziel aufsitzend. Zu unser beider Glück hatte ich in dieser Zeit keine Objektwache zu stehen, konnte also auch keine Munition entwenden. Ich hätte die Geschossspitzen eingekerbt. Brenner steht vor seiner Baracke. Er zieht die Tür auf. Aus dem Fußgitter wächst eine Birke. Er muss sie beiseite biegen. Totes Getier bedeckt den Boden. Skelettierte Vögel und Fledermäuse. Schmetterlinge, Wespen, Grashüpfer und Käfer, die herein, aber nicht herausfanden. In den Waschraum zu gehen, habe ich nicht die Kraft. Ich trotte ein paar Meter den Gang entlang. betrachtet die Beschriftungen, als hätte ich sie nie gesehen. Maximale Deckenbelastung 2,5 Kilonewton pro Quadratmeter. Ich schließe die Augen. Viktor kommt auf mich zu. Er lehnt sich leicht an meine Schulter. Wir schwanken über den Gang wie junge Matrosen. Die Tür zu Kerns Dienstzimmer ist offen. Und am Fenster steht Wasser. Zwei Schreibmaschinen Typ Daro 202 rotten vor sich hin. In einem der extra breiten Wagen steckt noch ein Formular im A4-Querformat. Weiße Schimmelpünktchen liegen wie Schnee über den Maschinen. Viktor schiebt mich ins Zimmer. Brenner setzt sich auf einen Hocker, öffnet seine Tasche und schlägt das Bündel mit den Briefen auf. Er blickt um sich, wischt mit dem Ärmel einen Flecken sauber und legt den Stapel ab. Briefe, die Viktor an Gudrun geschrieben hat. Briefe, die Gudrun ihm geschrieben hat, die sie Viktor geschrieben hat, die er an Gudrun geschrieben hat. Blasse Tinte auf holzigem Papier. Brenner entzündet sorgsam Brief für Brief und schiebt die Asche mit den Füßen zusammen. Er steht auf, geht zu den Schreibmaschinen, dreht das Formular heraus und spannt Viktors letzten Brief in die Maschine. Lieber Stefan, irgendein Revolutionär hat einmal gesagt, und ob sie uns zerbrechen, sie beugen uns doch nicht. Der Spruch ist gut, aber er gilt nicht mehr. Er stammt aus Zeiten, die längst vorbei sind. Heute wäre es eine romantische Floskel, ein völliges Missverstehen der Kraftverhältnisse, zu Leuten wie Kern zu sagen, ihr könnt mich zerbrechen, beugen jedoch nicht. Es wäre eine Selbsttäuschung, dies zu sagen. Es wäre ein Verkennen der Macht dieser Leute. Leute wie Kern werden mit dem, den sie als Gegner behandeln, alles tun, was ihnen richtig erscheint. Sie werden ihn nicht nur brechen, sie werden ihn nicht nur beugen, sie werden ihn nicht nur zermürben, sie werden ihn, falls sie Gefallen daran finden, auch tanzen lassen, wie einen Bären, oder quieken lassen, wie ein Schwein. Wer heutzutage an Gesetze glaubt, der ist naiv, so wie ich es gewesen bin. Ich betrachte das Ausweichen in den Tod als die einzige Möglichkeit, meinem Zerbrechen zu entgehen. Verzeih mir und leb wohl. Viktor. Brenners Stimme blagt durch den kahlen Raum. Dann tippt er ein paar Worte. Der Anschlag der Tasten treibt eine milchweiße Schimmelwolke über den Schreibtisch. Für Hauptmann Kern. Das Farbband zerreißt beim Schreiben. In die Wolke aus Schimmel mischt sich schwarzer Staub. Brenner zieht den Brief aus der Maschine, steckt ihn in seine Tasche, verlässt das Zimmer. Viktor ist verschwunden. Brenner geht noch einmal Richtung Waschraum. Er steht vor der Tür, fährt mit der Hand über die Runzeln der Ölfarbe. Er lehnt den Kopf gegen das Holz. Dann geht er hinaus. Kennst du nicht dieses Gefühl? vor der Baracke im Gras. Vor den geschlossenen Augen steht die Sonne. Ich beschließe meinem Sohn von dieser Reise kein Kinderkonto, sondern einen Hund mitzubringen. Einen kleinen Racker, der alle Schuhe und Tischbeine anknabbern wird. Er ruft seine Frau an. Gudrun? Ich habe gerade von dir geträumt. Ich dachte, du arbeitest. Ich bin nur eingenickt. Was hast du geträumt? Du wurdest verfolgt und wolltest dich von mir retten lassen. Wie im richtigen Leben. Wie im richtigen Leben. Du hättest damals die Therapie mit mir machen sollen. Unsinn. Dieser Besuch wird reichen. Welcher Besuch? Ich werfe den Schlüssel in den Kasten des Standortältesten und fahre zurück zum Autohaus. Die Straße ist fast einen Kilometer lang. Der Wind kann in der Leere jagen wie ein Raubvogel. Vor dem Knüpplerheim liegen umgeworfene Abfalltonnen. Plastiktüten flattern. Papierfetzen wirbeln durch die Luft. Ich suche die Krähenschwärme, die ganze Pappeln schwarz färben konnten. Looking for freedom, looking for freedom. Oh, oh, oh, and finding may take 12. Everything I have. Heimsuchung. Einer meiner Träume geht so. Ich hisse einen toten Mann wie eine Fahne, binde ihn also an einem Seil fest und ziehe ihn wie bei einem militärischen Zeremoniell am Mast nach oben. Die Frage lautet, ist der Mann, wenn ich ihn verknote, bereits gestorben? Oder bin ich derjenige, der sein Ende herbeiführt? Obwohl der Tote anonym bleibt, ist mir nach dem Erwachen sofort klar, wer der sein soll. Gewöhnlich endet der Traum mit einem gehischten Körper, der im Wind schaukelt, während ich nach oben blicke und salutiere. Natürlich weiß ich den Namen dieses Wackelmanns. Und falls ich den ganzen Tag nicht daran gedacht habe, wenn ich an der Raststätte vorbeikomme, an der 197, 10 Minuten hinter Neubrandenburg, spätestens dann fällt er mir wieder ein. Die haben da eine ganze Batterie Fahnenmasten aufgestellt. Die Hälfte ist immer leer. Vor 6 Jahren habe ich mich genau dort mit diesem Brenner getroffen. Meine Frau hat ihm meine Nummer gegeben. Wahrscheinlich ihr größter Fehler in der ganzen Ehe. Das Treffen mit Brenner ging schief. Ich wusste es bei der Begrüßung. Man konnte sehen, wie es in ihm arbeitete, wie er sich fragte, ob er mir überhaupt die Hand geben könne. Brenner wollte Klarheit. Er packte seinen Stabilbaukasten von Gut und Böse aus, um ihn vorzuführen. Armer Irrer. Erst wollte ich Brenner noch von meiner Hochachtung für Melanders Selbstmord erzählen. Das hättet ihr mit Sicherheit falsch verstanden. Als ich in den Waschraum kam, kniete Melander vornübergebeugt mit dem Rücken zur Heizung. Tot. Er hatte eine nasse Trainingshose mit dem Heizungsrohr verbunden, sich um den Hals geknüpft und sich offenbar mit aller Kraft dagegen gestemmt. Der Kerl wollte ich mir heimzahlen. Rache nehmen für Monate des Kampfes und am Ende den Sieg einstreichen. Abgesehen von diesem Kalkül gewann der Tote meinen Respekt. Dieser Verrückte hatte quasi seinen Atmungsdrang unterdrückt und sich mit ungeheurer Selbstüberwindung gegen die eigenen Instinkte gestellt. Für solche Gedanken war dieser Brenner natürlich taub. Als er einen Job in der Autobranche andeutete, habe ich noch einen Brückenschlag ins Heute versucht. Ob wir als Geschäftsleute nicht ähnliche Probleme hätten. Es sollte doch in Autohäusern unterschiedliche Abfertigungsklassen geben, wie am Flughafen oder die fehlende Schnittstelle für das Zweithandy in Freisprechanlagen. Er hat mich angeschaut, als wäre er ein Zombie. 13. Frauenhände. Ich mache für heute Schluss im Autohaus. Klarmann dienert bis zur Tür, beteuert alle fehlenden Unterlagen morgen zu finden, dankt für mein Entgegenkommen, das ich bisher nicht gezeigt habe, und empfiehlt mir ein Fischrestaurant zum Abendessen. Stefan Brenner läuft zurück zum Marktplatz. Es hat sich nichts verändert. Geduckte Bürgerhäuser und kleine Geschäfte. Brenner geht auf eine Bäckerei zu. Er öffnet die Tür. Sie arbeitet tatsächlich noch hier. Eine Frau mit strohblondem Haar, Jeans und gepunkteter Schürze. Ich weiß ihren Vornamen noch. Solveig. Der hat damals schon nicht gepasst. Solveig Kern. Ich hatte mich als ehemaliger Offizierskollege ausgegeben, um an Kerns Nummer zu kommen. Solveig erkennt ihn nicht wieder. Ich bestelle Kaffee und Streuselkuchen. Sie bringt, was ich bestellt habe, wischt die Auslagen und sortiert Waren ins Kühlregal. Es ist bald Feierabend. Die Sonne malt warme Töne auf die stumpfen Plastiktische. Gute Laune Wetter. Sie wirkt seltsam gedrückt. Brenner blickt auf ihre rissigen Hände. Er gibt sich einen Ruck. Ich muss mich bei Ihnen noch entschuldigen, Frau Kern. Was? Sie haben mir mal die Handynummer Ihres Mannes gegeben. Ich hatte gesagt, ich sei ein ehemaliger Kollege. Ist schon ein paar Jahre her. Sie legt den Lappen aus der Hand. Sie lächelt ganz kurz. Ach, Sie sind der Mensch aus Ingos Einheit. Mein Mann hat mir damals Vorwürfe gemacht. So? Ja, wie ich dazu käme, seine Nummer rauszugeben und noch dazu an so jemanden. Tut mir leid. Das muss Ihnen nicht mehr leid tun. Ja, ist ja auch lang her. Das meine ich nicht. Ist etwas passiert? Heute Abend um 7 holt mein Mann seine Sachen und zieht aus. Sie hebt den Lappen halb in die Höhe und lässt ihn in die Schüssel fallen. Feierabend. Eheprobleme? Er zieht zu seiner Affäre. Eine seiner Kolleginnen. Mein Sohn hat mir erzählt, dass er ihr Foto schon längst als Bildschirmschoner auf dem PC hat. 14. Noch 5 Minuten bis Ultimo. Auch Ingo Kerns Arbeitstag ist zu Ende. Er fährt auf Eggesin zu. Die alte Panzerstraße, die Stadtverwaltung, der Kreisverkehr mit dem verunglückten Rosen, die Kirche, das leere Pfarrhaus. Darüber die Laternen in Tröpfchenform. Kern schaut. Heimatzeichen. Gegenwart ist Vergangenheit. Arbeitseinsätze, Ausflüge in die Blaubeeren, Lagerfeuer, Jugendweihe der Kinder, Jagdverein, Reitclub, Veteranentreffen, der Stammtisch in der Eiche, Plattenbauten. Ich habe dann in der Bäckerei tatsächlich noch seine Frau trösten müssen. Sie hat geweint und ihn verteidigt. Ungekünstelt sei er gewesen. Brenner sitzt in seinem Auto schräg vor Kerns Haus. Es ist kurz nach 7. Im Rückspiegel taucht ein weißer Kombi auf. Ich ziehe den Kopf ein. Der Wagen hält. Ein Mann steigt aus. Ist nur für ein paar Sekunden zu sehen und verschwindet im Eingang. Es ist Kern. Brenner erkennt ihn. Er verlässt sein Auto und verriegelt die Tür. Hinter der Hecke steht ein älterer Herr mit Imkermaske vom Bauch. Ich nicke ihm zu. Er tut so, als hätte er den Gruß nicht bemerkt und mustert mich aus den Augenwinkeln. Genossinnen und Genossen, behaltet mich in Erinnerung. Brenner öffnet die Gartentür, betritt den sauberen Kiesweg, blickt durch die halboffene Haustür in den Korridor. Kisten und Reisetaschen, Schachteln mit der Aufschrift Nobel, eine Pistole. Kern erscheint in der Tür. Kann ich Ihnen helfen? Ich möchte mit Ihnen über das perfekte Autohaus sprechen. Auch über Freisprechanlagen in Dienstwagen. Darüber habe ich lange nachgedacht. Und ich habe Ihnen einen Abschiedsbrief mitgebracht. Sie sind dieser... Brenner, ja. Unteroffiziersschüler Brenner meldet sich wie befohlen zur Stelle. Sie machen sich ja lächerlich. Geht es wieder um die alte Sache? Das hatten wir doch geklärt. Nichts hatten wir geklärt. Sie haben ihn auf dem Gewissen. Muss ich Ihnen Ihre Schweinereien aufzählen? Schießen Sie los. Ich bin gespannt. Brenner, denk an deinen Sohn. An Gudrun. Sie wollten zermürben und zerstören. Denk an Viktor. Die dosierten Schikanen. Die Sonderdienste, die Arbeitskommandos. Was hätte Viktor gemacht an deiner Stelle? Der angeordnete Schlafmangel. Sie wussten genau, dass Viktors Freundin vor der Niederkunft stand. Und gaben ihm bewusst keinen Urlaub. Weil er ihnen ein Dorn im Auge war. Weil er das Duckmäusertum in der Einheit bedrohte. Weil es ihn verrückt machen würde, an so einem Tag eingesperrt in der Kaserne zu bleiben. Alles Behauptung. Dann erfahren sie vom Tod seines Kindes. Und jetzt lassen sie ihn fahren. Das war kalkulierter Psychoterror. Sie hätten Märchen erzählen werden. Und es kommt so, wie sie es sich wünschen. Viktor fährt auf dem Heimweg besoffen an Pasewalk vorbei. Und Sie statuieren ein Exempel. Sie lassen die Kompanie antreten, halten eine Rede über feindliche Elemente des Arbeiter- und Bauernstaates, reißen ihm die Schulterstücke ab. Sie haben ihm 6 Wochen Haft in Schwedt verpasst. Seine Freundin dreht bald durch, sie kriegt keinerlei Nachricht mehr. Sie versprechen dafür zu sorgen, ihm den Studienplatz abzuerkennen. Dann haben sie zum allgemeinen Gaudi aus seinem Tagebuch vorlesen lassen. Der Junge war 18. Sind Sie durch? Wissen Sie, was mir bei Ihnen auffällt? Wie sehr Sie das alles mitnimmt. Er war mein Freund. Wenn mich nicht alles täuscht, arbeitet in Ihnen vor allem das schlechte Gewissen. Was? Es schien da nicht ein hoher Parteikader? Ich war, glaube ich, Ihr Stiefvater, der über einen gewissen Brenner die Hand hielt, über einen gewissen Melander aber nicht. Worauf wollen Sie hinaus? Ich möchte andeuten, dass mir Ihr Problem nicht ganz fremd ist. Schlechtes Gewissen. Ich würde sogar behaupten, dass wir am Ende aus ähnlichem Holz sind. Stefan Brenner greift nach Kerns Kragen. Sind Sie irre? Halt dein Maul, du verdammtes Stück Scheiße, sagt Brenner. Brenner ist größer als Kern. Er schraubt an seinem Kopf herum. Kern versucht, Brenner das Knie in den Bauch zu rammen. Brenner bemerkt noch, dass das im Spiegel lachhaft aussieht. Auf der Konsole liegt die Pistole. Brenner kann Kern den Ellenbogen ins Gesicht stoßen und bekommt so den Griff der Waffe zu fassen. Sie stürzen, schleudern herum, wälzen sich über Jacken, kommen wieder halb hoch und krachen in den Spiegel. Ein Regenschirm öffnet sich. Brenner denkt, ich will ihn gegen die Wand dreschen, bis sein Schädel platzt und ich keine Reaktion mehr sehe. Kern gelingt es, Brenner die Waffe zu entwinden. Dann knallt es. Es regnet Splitter. Brenner wundert sich, weil Kern ihn gebissen hat. Er hat mich in die Rippen gebissen? Ich taste mich durch den Flur. Komme in den Garten. Kippe über den Zaun. Und laufe weg. Für immer. Ich blute. Bin aber nicht getroffen. Ich halte die Beretta in der Hand. Ich wollte eigentlich ein letztes Mal vom Schlafzimmerfenster aus in den Wald schießen. Ratten im Garten. Der Schalldämpfer. Brenner müht sich am Zaun. Er hängt breitbeinig auf den Latten und fällt auf der anderen Seite zu Boden. Brenner läuft los, so gut er kann. Kern schließt auf. Mich interessiert vorerst nur, wie schwer er verletzt ist. Alles Weitere ordnet sich dem unter. Brenner klammert sich an Bäume. Stößt sich wieder ab. Stolpert zum nächsten. Ich schlucke irgendwas. Und muss husten. Der Wald scheint flüssig. Flüssige Bäume. Flüssiges Gras. Brenner wartet durch einen Kanal. Gudrun, flüstert er. Hüterin des Kinderkontos. Geliebte Lotsin. Ich kann zugeben, dass du die Klügere bist. Ich möchte dich umarmen. Und unsere Geschichte zu Ende erzählen. Eine Mulde auf der gegenüberliegenden Böschung. Brenner bleibt liegen. Eine Weile beobachte ich die über den Boden kratzenden Arme und Beine. Und dann gehe ich vor. Unwahrscheinlich, dass er mir 600 Meter angeschlagen sein vorgespielt hat. Er reißt Brenners Hemd auf und muss suchen. Die Kugel steckt nah am Herzen. Der Tag versinkt im Schlummermeer. Ein roter Schein am Firmament. In deine Augen tritt ein Rauch. Das kommt, weil deine Seele brennt. Und sichtbar wird das Sternenmeer. Kein Mensch, der alle Sterne kennt. Kern zieht Hemd und Hose aus und bedeckt den sterbenden Brenner. Er überlegt, ob er seine Hand halten soll. Lässt es dann aber. Im Haus steht der Tresor offen. Dein Handy ist heil geblieben. Ruf an. Vielleicht ist die Polizei ja noch nicht da. Zu spät. Ich sehe das Blaulicht durch die Bäume. Ruf an. Hallo, Werner. Khrushchev geht sofort ans Telefon. Ich bin in Schwierigkeiten. Wo brennst denn? Ich habe jemanden erschossen. Er hat mich zu Hause überfallen. Werner? Wann war das? Vor 15 Minuten. Hast du mit irgendjemandem gesprochen? Nein. Aber es gibt da noch etwas. Der Tresor ist offen. Ja, und? Da liegt der Bericht von damals drin. Die Akte, alle Namen, das ganze Zeug. Scheiße. Ich weiß. Der Typ, den ich erschossen habe, war der Freund des Toten aus dem Waschraum. Khrushchev schweigt. Geh dort weg. Schlag dich durch den Wald Richtung Osten. In 2 Stunden hole ich dich am Schießplatz in Hintersee ab. An der Schranke. Und schalte dein Handy aus. Im Inneren des Landes. Von Dirk Brauns. Erzählerin Marina Frenk. Es spielten Stefan Brenner, Axel Wandke, Gudrun Brenner, Petra Hartung, Ingo Kern, Martin Brambach, Solveig Kern, Steffi Kühnert, Werner, Klaus Manchen, sowie Karina Plachetka, Christian Gutowski und Alexander Brabant. Dramaturgie Steffen Moratz, Liedarrangements Maria Hinze, es sang Marina Frenk. Schnitt Hans-Peter Runert, Ton André Lühr, Regieassistenz Ulrike Lücke-Langer, Hörspielbearbeitung und Regie Stefan Karnis. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2013. Das Hörspiel können Sie einen Monat lang bei uns im Kulturportal von MDR Kultur und natürlich auch in der ARD Audiothek hören. Im Jahr 2014 war das Hörspiel die MDR-Nominierung für den ARD-Hörspielpreis. Sie hören nun einen Auszug aus der damaligen Jury-Diskussion unter Vorsitz des Literaturkritikers Jochen Huber. Meine Damen und Herren, Sie erleben die letzte Jury-Sitzung dieses Wettbewerbsjahres mit Jochen Huber, mit Bettina Reitz, mit Martina Giddick, mit Frank Olbert und mit Jan Linders. Seit die DDR real nicht mehr existiert, ist sie ästhetisch, das heißt in allen Kunstgattungen, in allen Genres, lebendiger denn je. Jeder von Ihnen erinnert sich sicher, die zurückliegende Zeit betreffend, an ein Buch, an einen Film. Gerade auch an der Spitze der Bestsellerliste der Bücher liegt ein sehr anspruchsvoller Roman von Lutz Seiler, Crusoe, der im Sommer 89 auf Hiddensee spielt. Wir hatten hier vor 3 Jahren ein Hörspiel, das hieß Die Sicherheit einer geschlossenen Fahrgastzelle und den Preis hier gewann. Und eine Autofahrt viele Jahre nach der Öffnung der Grenze zurück an die ehemalige Grenze aus dem DDR-Gebiet schilderte und diese Nacht des 9. November sich betonte. Kurzum, wir wissen, seit es die DDR nicht mehr gibt, sukzessive mehr über sie, auch wir, die wir im Westen lebten, und ich finde, das ist sehr gut so. Dieses Stück, das wir jetzt gerade gehört haben, ist auch eines dieser Hörspiele, die einen Roman in das eigene Genre, also ins Hörspiel, transponieren. Ich habe den Roman nicht gelesen und bin also ganz auf meine Höreindrücke angewiesen über das Verhältnis der Umsetzung der literarischen Vorlage ins Hörspiel, kann ich also nicht sagen. Hat jemand von Ihnen zufällig den Roman gelesen? Also wir müssen uns hier bei der Diskussion auf unsere Höreindrücke verlassen und eine Dimension, die bei der Beurteilung eines Hörspiels ja auch eine Rolle spielt, die lassen wir eben aus. Frau Reitz, wir verlassen uns auf das, was wir gehört haben. Und was haben Sie gehört? Ich habe erstmal eine sehr stimmige, eine, wie ich finde, sehr gelungene Sprache in der Unterschiedlichkeit der Figuren gehört, inklusive der Erzählerin. Ich finde, dass sprachliche Niveau dieses Hörspiels ist auffallend. Und ich finde, bei allem Bekannten, was nun über viele Jahre zum Glück in einer Art auch Aufbereitung im Raum der Kunst stattgefunden hat, dieses Hörspiel bereitete mir jedenfalls nochmal eine neue, eine eigene Ebene einer Verschränkung dieser Figuren zueinander, weil man von außen kam, so eigentlich mit dem Gefühl, die Figuren haben überall ihren neuen Platz gefunden. Und dann hat sich das in einer Weise verdichtet, dass am Ende eigentlich alle doch mehr oder weniger miteinander in Verbindung stehen. Der Zynismus von der Figur des Kern und der Art, wie er bis zum Schluss immer noch eine Hilfe holen kann oder einen Ansprechpartner hat, der ihm dann auch noch in diesem letzten Moment zumindest mit Rat und Tat zur Seite steht, das tut ziemlich weh. Und ich finde, dass diese Form von tiefer Bewegtheit über dieses Verschwimmen einer Figur, dem man doch so sehr den Frieden wünscht, nämlich dem Stefan Brenner, der sich aufmacht, uns zu erzählen, was erstmal er ja gar nicht wollte. Er will ja nicht an diesen Ort und er möchte sozusagen auch vielleicht sich diesen Strapazen und diesem inneren Aufgewühltsein kaum aussetzen und dann muss er es aber tun, die Freundschaft zu seinem Freund, der eben sich dann lieber umgebracht hat, als sich brechen zu lassen in einer fast archaischen Form. Man denkt dann an Menschen schon aus der Antike, die lieber ihren Kopf in die Speichen gesteckt haben, als irgendwo von einem Löwen zerfleischt zu werden. Das heißt, diese starke Kraft, die ja dann den Freund Stefan Brenner irgendwo auch bis heute beschäftigt und bewegt, dass er jetzt irgendwo doch die Möglichkeit hat, dass vielleicht dieses Unrecht ein Stück weit zumindest zu besänftigen, vielleicht so einen Hauch von Frieden zu erreichen und dann endet es in einem Drama, in seinem eigenen Tod und das bei einer Figur, die über die meiste Zeit eigentlich uns seine Geschichte erzählt und seine Wahrnehmung und das, wie er sozusagen die Welt erfährt. Also er ist ja eigentlich mein Held gewesen dieses Stückes und ich habe so sehr für ihn ein Happy End gewünscht und musste dann erkennen, er liegt jetzt irgendwo bedeckt mit seinen Resten an Kleidung. Halten Sie es für künstlerische Sorgfalt, dass dieser Brenner, der Ihr Held gewesen ist, was ich gut verstehe, bis zum nahezu Ausröcheln seines Lebens in der Ich-Form erzählt? Ich finde das legitim, wenn man möchte, dass ich diese Reise mit ihm gehe und diese Fahrt, gut, die er ja antritt. Und das habe ich auch getan. Und deshalb sage ich ja auch, dass ich bewegt bin davon, weil er mir, also das Stück mutet mir und somit auch über die Figur Brenner, den Hoffnungsbogen und gleichzeitig die Erschütterung dessen, dass es hier am Ende kein gutes Ende geben wird zu. Das ist sehr konsequent. Und vielleicht noch in der Betrachtung der formalen Arbeitsschritte, ich finde, dass sich das Hörspiel spannend aufbaut, dass es sehr, sehr gut gesprochen ist, dass es mit der Montage, auch der Musik, einen Rhythmus findet, der genau ist, auch in den Details, wann ich eine Atmosphäre wie höre, wann ich sie nicht höre. Und von daher finde ich, ist die Zumutung, die gewollt ist, auch eine, die wusste, warum sie mir das zumuten will. Und deshalb stimmt es für mich. Sie haben, Herr Olbert, zustimmend sich geäußert. Das sorgfältige Gebautsein dieses Stücks, das Frau Reitz jetzt an einigen Beispielen genannt hat, schließt ja auch so Western-Showdown-Musik ein. Das ist nicht ganz unheikel. Ich finde das aber absolut gelungen. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil diese Protagonisten, die uns hier entgegentreten, das sind ja super Normalos. Also der eine arbeitet in so einem Autohaus, der andere ist bei der Deutschen Bahn beschäftigt. Heißt ja an einer Stelle mal, sie sind irgendwie so gehobener Mittelstand, genauso wie ihre Autos, die sie da fahren. Sehr schöne Formulierung, finde ich übrigens auch. Es gibt viele schöne Formulierungen da drin. Das ist natürlich dann sicher auch der Vorlage zu verdanken, aber diese Normalos, diese Durchschnittstypen oder eben gehobenen Durchschnittstypen, die werden dann in so eine Tragödie verwickelt, die aber auch, also es, die auch ihre lächerlichen, ihre komischen Seiten hat. Also auch dieser Kampf. Also ihre kleinen, würde ich mal sagen. Bitte? Ihre kleinen. Ja. Also ich meine auch dieser, wie dieser Kampf inszeniert ist, das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Also das ist ja, also sagt ja, wenn man sieht sich im Spiegel und das sieht total komisch aus, wie sie sich da so ineinander verhaken. Und das wird auch genauso auf der Geräuschebene, auf der, in der Inszenierung so aufgefangen. Also es sind wirklich, es ist so die Tragödie des Normalbürgers, des Normaldeutschen, der irgendwie diese Geschichte. Das stimmt sicher, aber gleichwohl ist Westernmusik an dieser Stelle, die ja bewusst eingesetzt ist, doch ein deutliches Ironiezeichen. Ja, genau. Und deswegen fand ich dieses Mittel, so gern ich Western-Showdown-Musik höre, fand ich, weil eines ist ja dieses Hörspiel, das soll es auch ehrlich gesagt gar nicht sein, es ironisiert nichts. Nee, also ich habe es eher als Distanzierungsmittel empfunden, weniger als Ironie oder sich lustig machen, sondern er schiebt das Ganze nochmal so ein bisschen weg. Und das hat mich, also mich hat es nicht nur nicht gestört, ich fand es sogar richtig gut. Frau Gedeck, Sie erinnern sich der kleinen Szene, in dem mit Brenners Stimme der Abschiedsbrief von Viktor vorgelesen wird. Ja? Schreibt jemand solche Briefe, der so vernünftige Briefe, so analytisch klare Briefe, der sich gleich danach, wie wir dann von Kern erfahren, auf eine sehr martialische Heldenmethode umbringt, schreibt er solche Briefe? Kann schon sein. Also, ich meine, das ist vielleicht ja auch nicht unbedingt jetzt eine Affekthandlung gewesen, sondern was, womit er sich länger beschäftigt hat. Und diese Tötungsmethode ist ja eine sehr sichere. Deswegen wird sie auch oft angewandt. Und es ist ein reflektierter Brief, aber auch eine Art Bilanz, die er da zieht. Also das kann ich mir schon vorstellen. Das fand ich jetzt nicht unrealistisch. Natürlich könnte man vermuten, dass hier jemand anders diesen Brief geschrieben hat, meinen Sie? Brenner vielleicht? Der Autor. Ja, ach so, der Autor. Gut, ja, nein, aber das, also ich glaube, es gibt wahrscheinlich Millionen unterschiedlichste Abschiedsbriefe. Aber das wäre mir jetzt nicht als unrealistisch aufgefallen. Was ist Ihnen an dem Hörspiel vor allem aufgefallen? Also ich habe unheimlich starke Bilder gehabt. Für mich war das Hörspiel extrem ein Film. Ich habe das eigentlich bei keinem anderen Hörspiel hier so gehabt. Ich habe die Personen gesehen, ich habe die Orte gesehen, also ich habe das alles richtig gesehen. Das ist ganz eigenartig. Zum Beispiel auch diese Kaserne diese von Natur überwucherte Kaserne, das sind so Erinnerungen, also ein Ort, der eigentlich nicht mehr da ist, aber doch noch da ist. Also ganz stark fand ich das. Ganz starke Bilder. Und das haben mir die Frauen gefallen in ihrer Klarheit, Traurigkeit, auch irgendwie matter of fact. Das fand ich auch sehr berührend. Die Frauen kamen ja nicht oft vor, nur kurz, aber ich habe die klar gesehen. Also das finde ich ein großes fällt mir sehr stark auf hier. Ja. Und dann geht es natürlich um Rache und um Sühne und um Schuld. Und das mit der Musik, da musste ich dann so an Tarantino denken. Mhm. Ja. Es gab so ein bisschen was von diesem Element, mehr noch als die alten, echten Western. Aber es war fast so was wie, wir wollen gerne, dass es eine Überhöhung geben kann. Ja. So, als hätte man das so bewusst als kleines leuchtendes Funkeln da drauf gesetzt. So macht das Tarantino ja auch. Also er macht das. Ja. Ne? Ich will zu den Briefen auch nochmal was sagen. Also im Märkischen Sand in einer Kuhle hat ja auch mal ein deutscher, allerdings genialischer Dichter nach sehr guten Abschiedsbriefen sich die Kugel gegeben und einer Lebensgefährtin dazu. Einer unserer Vorjuroren hat ja auch einen Biografie dazu geschrieben, Heinrich von Kleist. Also ich denke, dass es kann so Briefe geben. Es geht auch, glaube ich, gar nicht um Realismus. Es ist interessant, finde ich, wie das, es gibt ja mehrere Ichs, die was erzählen. Es gibt eben auch noch die eingeschaltete Erzählerin. Ich würde jetzt gern mal zu dem Roman greifen und sehen, ob da ein Ich durcherzählt ist. Ich glaube es nicht. Es gibt da auch, nehme ich an, diese Facetten von Perspektiven. Und interessant eben, dass man beim Dialogisieren manches eben einer Erzählerin überlässt und es nicht pur dialogisiert. Also es macht das Ganze ja nochmal ein bisschen komplizierter und eben auch distanzierter, weil es vielleicht sonst zu filmisch wäre, vielleicht so auch nicht auszuhalten. Dann würde man sagen, es ist klischiert, es ist vielleicht sogar kitschig. Was ich ein bisschen too much fand für meine Begriffe, war das ausgerechnet dann auch noch... als die Begegnung von Brenner mit Solveig war, dass es nun ausgerechnet der Abend war, an dem er dann auch noch auszog oder so. Also da ist mir so ein bisschen zu viel zugespitzt auf so einen Showdown-Moment. Also da auch nochmal ist nochmal ein anderes Leben an ein, oder ein Zusammenleben an ein Ende gekommen. Das war mir ein bisschen zu überdramatisiert fast. Das hätte es für meine Begriffe nicht bedurft. Aber ich muss auch Martina Gedeck beipflichten. Ich fand, durch den sehr guten Einsatz von Geräuschen und Musik und das Verweben der Stimmen hat man ein sehr, sehr plastisches, komplexes Bild, eben so komplex wie die Wirklichkeit. Es ist nicht so einfach und ich habe auch was Neues erfahren. Also ich habe nicht gedacht jetzt, also diese NVA-Zeit, ich bin nun auch Wessi, ich habe ein paar Freunde, die am Ende der DDR noch in der NVA waren und mir davon ein bisschen erzählt haben, aber ich glaube, davon gibt es, das wissen Sie am besten als Literaturkritiker, so viele NVA-Romane gibt es, glaube ich, noch gar nicht, oder? Die uns jetzt so die allerletzten... Naja, also der große Roman, der ganz lange Kapitel hat, die in der NVA spielen, ist Der Turm von Telkamp. Ja, außer dem Turm, würde ich auch sagen. Außer dem Turm, eben übrigens hier in Karlsruhe geschrieben, aber verfasst. Also ein Werbeblock ist bei Ihnen immer drin. Ne? Nein, man muss es den Karlsruher noch nur noch mal erzählen. Das ist die Karlsruhe. Hat dieses... ist doch überraschend, was in dieser ruhigen Stadt alles so brodelt. Nein, und ich denke, dass uns das auch weiter beschäftigen wird. Also dieser 9. November auch, also ich meine, ich habe jetzt so viel, wir haben diesen Film jetzt verpasst, weil wir hier in der Jury saßen, Bornholmer Straße, das habe ich jetzt x-mal gehört. Ich aber auch den Schabowski, die aufregenden Minuten in der Pressekonferenz x-mal gehört. Und ich denke, diese paar Schritte zurückzugehen in die Auflösungsjahre der DDR und vielleicht auch ganz bisschen vorauszugucken, was passierte zwischen dem 9. November und dem 2. Juli der Währungsunion. Da liegen, glaube ich, interessante Stoffe. Ich habe selbst mal das Glück gehabt, im Stasi-Archiv arbeiten zu dürfen. Da ging es um eine Flugzeugentführung, die war dann schon 1974 oder 78. Und ich habe da 3 Wochen zugebracht. Und es war ungeheuer in diesem Schatz. Es ist ja ein perverser Schatz. Also diese Stasi als die größte Dokumentarfilmabteilung überhaupt der Weltgeschichte, kann man fast sagen, die also aufgesogen hat Lebensspuren ohne Unterschied in einer Breite. Jetzt gibt es die NSA, da ist es nochmal ganz anders breit, aber es ist so ungeheuer plastisch, weil man alles noch in sozusagen handgemachten Dokumenten hat. Als ich auch hier wieder diese Schreibmaschine hörte, ich habe eben auch so schreibmaschinengetippte Berichte in der Hand gehabt, ich habe verwackelte Schwarz-Weiß-Fotos in der Hand gehabt und es ist so ungeheuer interessant. Also da lässt sich noch sehr, sehr viel erzählen über unser Land und etwas, was auch noch weiter, glaube ich, in uns nachwirkt. Und diese Menschen leben ja noch unter uns. Die leben hier, wahrscheinlich sitzen auch einige hier in dem Raum, ja, also die eine Osterfahrung haben, die noch nicht abgeschlossen ist und die sie an ihre Kinder auch weitergeben. Ja. Also insofern finde ich es sinnvoll, so ein Stück zu machen und es sollte nicht nur im Sendebereich des MDR dann auch bekannt werden. Wer in Niederschönhausen mal war in dem Gefängnis, wer nicht, dem empfehle ich das, weil auch dort wird man von Zeitzeugen geführt. Also wir haben es ja heute in Radio gehört, im Fernsehen. Es gibt heute im Verlauf der Berliner Mauer diese Ballons und Menschen, die daneben stehen und aus Zeitzeugenperspektive erzählen, was ihr 9. November war. Aber man kann jederzeit eben in Berlin mal in dieses Gefängnis Hohenschönhausen gehen und sich das erzählen lassen. Man kann diesen Gefängniszug dort besichtigen, der durch die Republik fuhr. Also, ja, aber ich finde hier nochmal ganz kurz die Qualität, wieder zurück auf das Hörspiel kommt, besteht sozusagen auch für mich darin, dass ich die ganze Zeit... das Gefühl hatte, ich gehe wirklich mit dem Brenner auf diese Reise, auch nochmal auf diese Erinnerungsreise. Ja, ja. Und es war nie zu viel beschrieben, der Orte und der Atmosphäre. Aber es war genau so gut beschrieben, dass man sich das, wie Martina so wunderbar sagte, man hat sich das die ganze Zeit sehend sozusagen vorstellen können. Und auf der anderen Seite auch so vorweggenommene Bilder, eben in der Zelle, in der dann die Skelette und die toten Tiere lagen und wie es dann heißt, sie sind zwar hineingekommen, aber dann haben sie es nicht mehr geschafft, wieder hinauszukommen. Und das ist, also ich finde, da ist wirklich das Hörspiel auch so reich, dass es bestimmte Motive vorwegnimmt, die dann auf andere Weise nochmal aufgegriffen werden, anders verarbeitet, ohne dass es im Grunde die ganze Zeit sich in der Poesie abheben würde, sondern die Sprache ist wieder sehr, sehr klar und genau und hat trotzdem wunderbare Bilder. Ja. Und bis zum Schluss irgendwo Gudrun, die Hüterin des Kinderkontos, sagt der sterbende Stefan Brenner, weil sie am Anfang in einer fast flapsigen Art, wie Eheleute manchmal miteinander reden, hast du das erledigt? Nee, das hast du nicht geschafft. Und da ging es nun mal um dieses Kinderkonto. Und ich finde, das ist wirklich von einer tiefen Dramatik einer Alltagssituation, die in dem Moment, wo jemand sterben muss aufgrund einer solchen Geschichte, eine ganz andere Dimension erfährt. Mhm. Und das schafft dieses Hörspiel immer. Kleinigkeiten des Alltags auf einmal zu vergrößern. Ja, und dann finde ich eben auch das Großartige, dass es in der Begegnung zwischen Kern und ihm von diesem sehr kraftvollen Kern dann doch nochmal ganz klar gesagt wird, du hast ein schlechtes Gewissen. Weil das, finde ich, ist der Motor, der diesen Stefan Brenner treibt. Ich meine, er hat Schuldgefühle dem Viktor gegenüber. Ich glaube, das ganze Leben, das er nun mit der Freundin dieses Viktors führt, hat irgendwas auch in ihm immer noch, was ihm keine Ruhe lässt. Ja, plus einem Stiefvater, der ein Fürsprecher war und der andere hatte ihn nicht. Das heißt, hast du jemanden, der dich beschützt im Leben, ja oder nein? Genau. Also ich meine, ich finde auch, dass also die Stärke wahrscheinlich auch von dem Text ist einfach zum zweiten Mal in der deutschen Geschichte des vergangenen Jahrhunderts kommt es zu diesen Traumata, die irgendwie, also die Vergangenheit wirkt wirklich traumatisch in die Gegenwart fort und führt da nochmal zu weiteren tragischen Ereignissen. Ja. Und das ist irgendwie, das ist sowas, was auch so diese historische, also da wird tatsächlich eine historische Dimension eröffnet in diesem Stück und das finde ich stark. Herr Heber, wen hat Heiner Müller zitiert? Das Vergangene ist noch nicht einmal, ist nicht tot, das ist noch nicht einmal vergangen. Das ist Brecht. Da hat Müller Brecht zitiert, das war jetzt meine Vorlage für Ihr Schlusswort vielleicht. Weil das holt uns jetzt ein und ich finde das großartig, gerade dieses Hörspiel am Tag vom 9. November zu hören. Ja. Mhm. Da Frau Reitz am Anfang der Diskussion das sprachliche Niveau dieses Stücks so sehr gelobt hat, werde ich die Diskussion mit einem Zitat beschließen aus diesem Stück, mit einem wunderbaren Satz, der wird erzählt, als Kern auf diesem Gelände ist, auf diesem alten Militärgelände, und da heißt es: Der Wind kann in der Leere jagen wie ein Raubvogel. Derartige Sätze gibt es viele. Sie haben sie gehört. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten einen Auszug der Jurydiskussion unter Vorsitz des Literaturkritikers Jochen Huber von den ARD-Hörspieltagen 2014, auf denen das Hörspiel Im Inneren des Landes von Dirk Brauns vom MDR nominiert wurde.